Zur 188. Veranstaltung der Reihe Autoren lesen im Funkhaus war in der vorigen Woche der Schriftsteller Reinhard Lettau zu Gast im kleinen Sendesaal des NDR Hannover. Wir senden einen Mitschnitt des Abends. Einführung und Gesprächsleitung Wilhelm Heinrich Pott. Guten Abend, meine Damen und Herren. Einerseits ist man froh, wenn überhaupt noch Gäste kommen. Andererseits ist man froh, wenn sie das Haus verlassen haben. Diese Feststellung trifft selbstverständlich ganz und gar nicht zu auf diese Reihe Autoren lesen im Funkhaus. Ich begrüße alle im Publikum als Gäste sehr herzlich und darf Ihnen zunächst den Hauptgast des heutigen Abends vorstellen. Aus Berlin zu uns gekommen ist Reinhard Lettau. Sehr herzlich willkommen. Dieser Gast, Reinhard Lettau, ist weder ein Eindringling noch ein Aufdringling. Im Gegenteil, er ist einer der höflichsten und einer der bescheidensten Menschen aus der deutschen Gegenwartsliteratur. Nur manchmal schreibt er eben solche Sätze, wie eingangs zitiert, nachzulesen in Lettaus zuletzt erschienenem, ebenso schmalen wie viel gerühmten Buch betitelt »Flucht vor Gästen«. Und gemeint sind solche Gäste, die entweder zu früh kommen oder zu spät, die sich daneben benehmen oder unkorrekt gekleidet sind, die schlicht dummes Zeug reden oder die ganz einfach viel zu lange bleiben. Die Unordnung im Großen wie im Kleinen hat dieser 1929 in Erfurt geborene Autor immer wieder zu bannen versucht durch präzise Wahrnehmung und durch allerlei komische Vorschläge zur Neuordnung der Welt. 1962, damals lebte er bereits als gelernter Literaturwissenschaftler in den USA. 1962 erschienen seine fantastischen Geschichten über Schwierigkeiten beim Häuserbauen. Es folgten 1963 Auftritt Manix und 1968 Feinde. Ebenso elegante wie hintersinnige Parabeln, die 5 Jahre darauf schon sozusagen in einer Lettau-Werkausgabe herauskamen, unter dem zutreffenden Titel »Immer kürzer werdende Geschichten«. Geschichten, in denen die absurden Konsequenzen einer autoritären Alltagslogik vorgezeigt wurden. Dass es zwischen Kunst und Engagement keine tragfähigen Brücken gäbe, das war damals und ist wohl noch heute die Überzeugung von Reinhard Lettau, den es als Autor prompt nicht mehr gab in den folgenden Jahren der Revolte vor mehr als einem Vierteljahrhundert. Kritiker mit Doppelnamen schlossen daraus, wir seien auf die Straße gegangen, weil uns am Schreibtisch nichts mehr einfiel. So hat er damals selbst die Einwände gegenüber dieser Haltung notiert. In jedem Fall, sein Thema hieß nun Politik und politische Publizistik. Das war so in West-Berlin, wo er für einige Jahre lebte und dass er 1967 als amerikanischer Staatsbürger verlassen musste, wegen deutlicher Worte gegen die monopolistische Springerpresse und gegen die US-Administration. Und das war so in San Diego, wo er damals Literaturprofessor wurde und wo er gemeinsam mit dem älteren Freund Herbert Marcuse zu den Aktivisten gehörte gegen die amerikanische Aggression in Vietnam. Seine Erfahrungen aus dieser Zeit stehen in einem Buch, das 1971 bei uns herauskam, »Täglicher Faschismus, amerikanische Evidenz aus 6 Monaten«. 1977 folgte die Szenenfolge Frühstücksgespräche in Miami. Da geht es um die Konversation lateinamerikanischer Ex-Diktatoren und Ex-Generäle. Und 1980 zerstreutes Hinausschauen, gesammelte Essays, Reden und Rezensionen unter dem schönen Untertitel »Vom Schreiben über Vorgänge in direkter Nähe oder in der Entfernung von Schreibtischen«. Hier hat er auch sein Schreibkonzept dargelegt. Verzicht auf vorgefertigte literarische Baupläne, auf realistische Stories und Spannungsdramaturgien und stattdessen, mit Kafka gesprochen, zerstreutes Hinausschauen, also absichtsloses Sehen und Erzählen, also Literatur, die beim Schreiben entsteht, spielerisch mit gewisser Beiläufigkeit und jener Leichtigkeit, die das Poetische ausmacht. Und klar, dass einer, der so schreibt, es nicht leicht mit sich selbst hat. Eigentlich könne er gar nicht schreiben, hat er mal geschrieben. Er behaupte es bloß seiner Frau gegenüber, von der er glaube, wörtlich, dass sie mich nur duldet, solange ich schreibe. Reinhard Lettau, den man auch den lächelnden Kafka genannt hat, ist dann zur Literatur zurückgekehrt. Mit wundersamen Texten zur Frage der Himmelsrichtung, einem Buch aus dem Jahr 1988, aus dem deutlich die Orientierungslosigkeit eines Autors herauslesbar ist, der alle bis dahin scheinbar so sicheren Standpunkte nur noch ironisieren kann. Zurückgekehrt nach Deutschland ist Lettau 1991. Er lebt wieder in Berlin, wo Flucht vor Gästen entstanden ist. Als das Buch eines Schriftstellers, der den Erzähler auf der Flucht zeigt, in Kalifornien und Frankreich, in Thüringen und in Niedersachsen, ständig auf der Flucht vor Gästen, die alles im Haus betatschen und alles bequatschen. Ein graziös spöttisches Buch ist das geworden über deutsche Sitten. Aber nicht nur über all die Rüpel und Trampel, die in lila-grün geblähten Pyjamas herumlaufen mit bunt explodierenden Kindern und die in winzigen weißen Villen leben, hinter kniehoch gekreuzten Zäunen, dazu in Autoreifen eingelassene Blumenbeete. Der Erzähler fühlt sich hier verständlicherweise wie unter Wilden. Aber diesem Erzähler ist es auch noch um ganz anderes zu tun. Um Tiere und Bäume und um den Respekt vor den Dingen. Vor Tellern zum Beispiel und vor Tassen, vor Weinflaschen und vor Eisenpfannen. Und um sich selbst, um einen hypochondrischen Erzähler, einen Pedanten, einen von allerlei Malaisen geplagten, liebenswürdigen Misanthropen. Die Kritikerin Sibylle Kramer sprach in ihrer Laudatio auf Reinhard Lettau zur Verleihung des Bremer Literaturpreises ziemlich genau vor einem Jahr von einem Porträt des Künstlers als alter Mann. Abermals zeigt sich der Autor in diesem zuletzt erschienenen Buch Flucht vor Gästen als ein Humorist, und zwar als einer von der rabenschwarzen Sorte, einer, der scharfe Blicke wirft und Miniaturen aneinanderfügt aus lauter langen, sehr kompliziert gebauten Sätzen, oft von makelloser Schönheit und von katastrophischer Komik. Aus diesem so leichten wie gescheiten, so frechen wie melancholischen Buch wird er gleich im Anschluss einige Passagen lesen. Zunächst aber neue Texte, von denen sich bei diesem Autor wohl nur prognostizieren lässt, dass es sich denn doch wohl nicht um einen großen realistischen Roman handeln wird, wie ihn der schon zitierte Großkritiker mit dem Doppelnamen immer wieder anmahnt. Kein Buch also zur Wende, vermutlich. Kein Buch, was mit Stasi zu tun hat, mit AIDS oder mit Fragen der Vollbeschäftigung und wie wir das jetzt wieder hinkriegen. Und bestimmt nichts, was sich durch Bedeutung auszeichnet oder gar durch Tiefe. Dafür schon mal Dank im Voraus, Reinhard Lettau. Vielen Dank. Ich habe einen Arbeitstitel, der heißt Gramercy Park. In New York, im Winter, wo Park Avenue, an einem von Eisengittern hoch umzäunten Park, der nachts abgeschlossen wird, plötzlich aufhört, kann man noch im Morgenmantel vom Fenster des dritten Stockwerks aus in den treibenden Schnee hinabschauen, wie er manchmal von leichten Böen getrieben nach oben zurücktanzt. Wenn man nun die Tasse vom kleinen Tablett langsam zum Mund führt und die Grazie dieser Bewegung mit einiger Verlegenheit bewundert, dann hat man in diesem leichten Moment mit Erstaunen beobachtet, dass man, ohne es zu ahnen, offenbar morgens, wenn es draußen noch dunkel ist, gern am Fenster steht, Kaffee trinkt und sich freut, dass nichts passiert. Warmes Licht der grün-goldenen Lampe in der unveränderten Wohnung. Unter der Markise des gegenüberliegenden Hotels, die das Trottoir bis zur Fahrbahn überspannt, tritt der Portier hervor. In der Hand hält er eine längst zusammengefaltete Zeitung, die er nun, da eben ein Wagen eintrifft, in einer präzisen Bewegung im hinter die linke Schulter gewinkelten Arm verbirgt. Einarmig tritt er auf den Wagen zu. Natürlich ist so etwas ein großer Trost. Seit Jahren beobachte ich vom Ufer eines Sees aus, wo ich mir eine Hütte miete, das Vorrücken eines winzigen Waldstücks auf der fernen Höhe des gegenüberliegenden langhingestreckten Bergrückens. Denn von einem Berg kann man nicht sprechen, da diese namenlose Formation nur Richtung Südwesten zur Erde hinuntergelangt, wo sie von einer Gruppe herumstehender Nadelbäume empfangen wird. Dagegen erstreckt sich dieser Bergrücken rotglühend am Morgen, finster, wenn er die Sonne hinter sich untergehen lässt, kahl, endlos vom See weg nach Nordosten und verschwindet unbekannt, meiner Ansicht nach zwischen teils mächtigeren, teils deutlicheren Bergen. Auf den Fotografien, die mir in den vergangenen Jahren geglückt sind, erkennt man auch ein sandfarbenes, klaffend abfallendes Ensemble, wie ein vor Jahrtausenden erobertes, vergessenes Fort, obwohl man nicht weiß, wer hier in der Sierra Nevada etwas hätte erobern wollen. Ereignislos wie der Bergrücken, auf dem winzig rechts das Waldstück langsam voranstürmt. An diese in der vorderen Gruppe doch zerzausten Bäume bin ich nach einem schwierigen Aufstieg endlich herangetreten, ohne später den Freunden, die sich zu Hause nach dem Waldstück erkundigten, mehr melden zu können, als dass ich dort hilflos hochblickend zwischen den reglosen Stämmen herumirrte, die ich erst wieder von unten, vom See aus, durchs Feldglas wahrnehmen konnte, wie sie heimlich voranschlichen. Offenbar erkennt man mit beiden Augen, wenn man zu nah ist, keine Bewegung, denn es trifft zu, dass sich zur Beobachtung umgebender oder entfernter Ereignisse abwechselnd das eine oder das andere Auge verschließe, wobei zum Beispiel der Berg, nur mit dem linken Auge betrachtet, wärmer, aber auch verschwommen erscheint, dagegen durchs rechte Auge ganz scharf, aber kalt, bläulich. Hinzu kommt, dass es mir neuerdings gefällt, hierbei den Kopf wegzuwenden zur Seite, erst dann bei abwärts gewandtem Kopf in dieser versteckten Besonnenheit können die erinnerten Anblicke miteinander verglichen werden und ich kann entscheiden, ob es sich lohnt, offen nach vorne zu blicken. Natürlich ist diese seitliche Sicht beschränkt, unscharf, meldet oft nur Bewegungen, flimmernde Konturen. Aber es ist, als ob die Verschwommenheit dieser Wahrnehmungen den Vorgängen ihre Bedeutungen abstreift und sie hierdurch schärfer erkennbar macht. Vielleicht sieht, wer klar sieht, zu viel, was ablenkt von der Unverständlichkeit der Umgebung. Hieraus zu schließen, wie Freunde das tun, dass nicht das Waldstück nach links, sondern der Berg nach rechts rücke, begreife ich als gut gemeinten Spaß. Allerdings wurde in diesem Fall der Bergrücken in eine Richtung geschickt, in der ich seine Vollendung vermute. Als ob nach 500 Jahren ein Berg schon vollendet wäre. Da fangen sie erst an, wie der Berg, der mir schon lange bekannt ist, ein perfekter, das heißt ein durchschnittlicher Berg. Betrachtet man ihn nach dem Abstieg vom Tal aus und findet man dann die Stelle, wo er, wenn man ihn als Gesichtsseher Augenbrauen hätte, über Felsen quellendes Grün und von dort einzeln erinnerte Bäume, Brocken verstrickt im Bart, dann hat dieser Berg etwas Rührendes, als hätte man ihn im Stich gelassen. Er müsste beschützt werden, obwohl wir das doch nötiger hätten. Um es zu verstehen, ging ich jeden Tag auf den Berg, behandelte ihn also als den einzigen vorhandenen Berg, den man mit sich selbst, nicht mit anderen vergleicht, wie man in einer Stadt, wenn man den Mut hierzu hat, nach Ankunft in einem Zimmer auf einem Stuhl einen Monat lang in einem Buch liest, ehe man später in Gegenden vordringt, wo die anderen schon waren. Der Aufstieg auf diesen Berg begann nie an einer sichtbaren Stelle. Hätte ein Freund, der selbst nicht mitkam, an der Stelle, wo seiner Ansicht nach, während er uns beobachtete, unser Aufstieg begann, vom Tal aus in unsere Richtung einen ermunternden Zuruf vorgehabt, er hätte oft zögern müssen. Er sah höchstens, dass wir dort liefen, wo die Stämme sehr hoch einzelner standen und es hallte, wenn wir sprachen, und wir ruhten auf einem krumm geratenen Baum im summenden Schatten. Der Aufstieg wurde erst sichtbar, als ihn keiner mehr sah. Vielleicht fing der Berg zu jeder Tageszeit woanders und etwas früher an, als ich wusste. Vorn gingen die Hunde, oder vielmehr die sie durchkreuzten, die vermutete Hauptrichtung, blickten von erfundenen Seitenwegen her zurück und warteten, ob diese Improvisation gefallen fände. Hierbei Erstarrung und sofortige Bewegungslosigkeit, offengehaltenes Engagement in irgendeine Richtung und daher Verkürzung der Entfernung zu jeder Notwendigkeit. Dann Seitenblick und sie warfen sich einer anderen Sache nach. Manchmal zögerte einer noch, untersuchte, ob an der Stelle etwas übersehen worden sei. Nach einigen Tagen, aus einer neuen Richtung aufsteigend, Freude des Wiedererkennens eines Baumes, den ein Blitz gespalten hatte, ich merkte mir Namen, die ich aber dem Berg zuliebe wieder verwarf. Harfe, Hotel, oberes Paradies, flaches Terrain, gefiltertes Licht, zartere Bäume bis hin zum Graben, der sich zwischen Vorberg und Berg unter Gehölz hinzog. Eine Art Amphiade mit hintereinander aufgereihten lichten Salons, gut zum Ausruhen, leicht zu verteidigen, bis zum dunkleren Platz bei der Passstraße. Von hier aus, wo der Berg verwundbar war, weiter in die Richtung der unbekannten Seite des Berges. Ich hatte den Berg früher nur vom See her in wiederkehrenden Kreisen erstiegen, die insgesamt in einem einzigen Bogen zur gleichen Mitte hinführten, wo ich erschöpft mich mit dem Gedanken tröstete, es sei die höchste Stelle und wenn es eine höhere gäbe, wäre es unnötig, sie zu besuchen, denn von hier aus, einem Plateau ohne Halt, war in Gegenrichtung des Sees, der tief unten lag, eine unentschieden ansteigende Fortsetzung sichtbar, in nichts als den Himmel steinige Glatze. Es war, wie ich erst spät bemerkte, die nur von anderen Bergen her sichtbare, nicht zugängliche, ernste, bleiche Seite des Berges mit riesigen halbrunden Steinen von unnatürlicher Regelmäßigkeit, makellos gewölbt, die aber nicht einfach herumlagen, von einem Artisten aufgeräumte Natur. Der Berg hatte sich hier nachgemacht, ohne Zutun von etwas, er war seine eigene sprachlose Wiederholung. Während ich eintrat und vorsichtig die Tür hinter mir verschloss, hörte ich ihn sagen, dass sie gegen Abend den Wald endlich erreicht hätten. Man hatte mich in die Stube gerufen, um gute Nacht zu sagen und gleich ins Bett zu gehen. Mein Großvater fuhr in seiner Erzählung fort und sagte, das Wetter sei unangenehm gewesen. Man saß ab, es goss noch immer, alles war finster. Das interessierte mich mehr als Spielzeug, Weihnachten oder Geburtstag. Ich schlich mich zu einem Stuhl, wo ich hoffte, man werde mich wegen der allgemeinen Konzentration auf die kostbare Erzählung dort vergessen. Laub klebte an den Stiefeln, fuhr mein Großvater fort. Niemand bemerkte mich. Draußen dunkelte Eisenach. Hinter einem langen, rätselhaften Torweg, der gewölbt war, hätten sie ein Schloss erblickt, das unbewohnt dastand. Der Wind blies durch die hohlen Fenster. Kaum konnten wir in der Finsternis einander unterscheiden. Später in der Nacht wurden wir durch Geräusche aufgeschreckt, die aus dem Keller kamen, wo, und in diesem Moment fiel der zerstreute Blick meiner Mutter auf mich. Sie unterbrach ihren Vater. Ich wurde zum Küssen herumgereicht und versuchte im Bett, zitternd vor Aufregung, die Geschichte weiterzudenken, die ich später in den Büchern wiederfand, die man nicht mehr liest, weil man sie nicht mehr schreibt, weil man sie nicht mehr erzählt. Wenn er abends um die Ecke nach Hause kam, saß die Frau, die er geheiratet hatte, im Fenster, seufzte beim Anblick dieser Bücher, die er seitlich fast hinter sich hielt. Er saß oben und las, sie saß unten und nähte. Zum Essen kam er herunter. Am Wochenende unternahm er einen Spaziergang in die Umgebung von Eisenach, besuchte zwei Burgen, die sich gleichen und die beide im 14. Jahrhundert in Asche gelegt wurden. Im Wald, in der Morgendämmerung, auf einer Kreuzung, kommt ihm ein Nachbar entgegen. Beide bleiben stehen. Sie kommen und ich gehe, sagt er. Später auf dem Berg sieht er Thüringen von der aufgehenden Sonne auf einmal erleuchtet. Dann übernachtet er in einer Kirche, die im Wald steht, hört beim Einschlafen die Räuber, die im Keller wohnen, steht früh auf, ist, als die Sonne durch die Bäume kommt, schon gerüstet, trifft zur Mittagszeit einen Einsiedler, kehrt mit leerem Beutel Sonntagnacht zur Frau zurück, die im Fenster näht. Sie essen in der Stube. Er sagt auf dem Weg nach oben, um zu lesen, zu ihr: Ich bin durch die Drachenschlucht, habe in einer Räuberhöhle übernachtet, bin dem Grafen von Hohenzollern begegnet, der jetzt in einer Grotte sitzt, aber erst nachdem viele Jahre vergangen sind, erzählt er den Freunden, die er auf einmal alle gewonnen hat, Genaueres. Die Erzählung dauert viele hundert Tage und Nächte, dann stirbt er. Aus dem Lager zurück besucht einer der Freunde die im Fenster nähende Frau. Reiches Leben, sagt er. Reiches Leben ihres Mannes, der von seinen Freunden erzählte, einem, dem es manchmal unangenehm war, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte, und der nachts, um zu baden, aus dem Fenster in den Brunnen sprang. Einer Freundin, die zu Sommergewittern einlud, sodass beim Essen im Garten die Gäste vom Regen überrascht ins Haus flüchten mussten, während die Kapelle erhellt von Blitzen draußen weiterspielte. Von einem Kameraden, der am Kamin vor sich hin dämmerte, ohne zu bemerken, dass ein hölzernes Bein Feuer gefangen hatte. Von einem Helden, der von einer Gruppe Gefangener, die er eben befreit hatte, gesteinigt wurde, weil er ihnen befahl, 2000 Kilometer in die Stadt zu gehen, in der seine Freundin wohnte, um ihr zu berichten, dass er sie befreit habe und wie tapfer er sei. Von den Bäumen in England, die nachts, wenn man dort schläft, über den Kanal hinwegspringen, mit kichernden Vögeln tief im Geäst, um ihren Durst zu stillen in den saftigen Schluchten von Thüringen. Von einem deutschen Professor, der einen Pakt mit dem Teufel macht, um ein Mädchen verführen zu können. Von dem Hund, der bei Besuchen einen Sack voller Ideen mit aufs Land brachte, aus dem er den staunenden Landhunden manchmal eine Idee mitteilte, zum Beispiel die Idee, ein Loch in die Erde zu machen, und gleich begann er, sich in die vor ihm liegende Erde wild hineinzugraben, wobei die aufgeworfenen Erdklumpen, da er sich bei dieser Arbeit wie in Wut drehte und wendete, überall um ihn herum niedergingen, wo sie von den Landhunden gleich untersucht wurden, Historiker, die sie sind. Aber am liebsten hörten wir die Geschichte, wie er in Paris auf dem Boulevard Saint-Michel im Jahre 1910 an einem Sonntag Kellner, die von einem Kollegen, der vor dem Lokal den Bürgersteig scheuerte, herausgewunken worden waren, grinsend auf einen Mann zeigten, der seinen Körper nicht beherrschen konnte, indem er an Stellen stolperte, wo nichts zu stolpern war, mal plötzlich sprang und hüpfte, mal eine Strecke lang ruhig vor sich hinlief, bis dieses Hüpfende wieder ganz schrecklich aus ihm ausbrach, sodass ihr Mann, dessen Angst vor dem nächsten Ausbruch zu übernehmen versuchte, indem er zum Beispiel auch stolperte, wo der andere eben gestolpert war. Wenn er die Geschichte erzählt hatte, bedrängten wir ihn, sie sogleich noch einmal zu erzählen, die sich über die Zeit hin verlängerte und veränderte, genauer wurde, ratloser, parteiischer, die Geschichte von dem Mann, der von seinem Unglück nur zeigt, wie er es zu verstecken sucht. Erzähl es noch einmal, riefen wir, in der Sprache der Kinder oder der Hunde, deren Lieblingssache auch die Wiederholung ist, winzige Variation des Vorigen, da doch alles, was schön ist, vorbei ist. Während sie an das Unbekannte skeptisch herantreten als Wissenschaftler und zunächst in der Umgebung des plötzlich Neuen nach Fehlern suchen, die sie ihm nachweisen könnten, sausen sie beim Wiederfinden einer Sache von dieser Sache zunächst einmal weg, um mehrere Male zurückkehren zu können, bis sie sich nur noch im Kreise drehen, gelähmt von Glück. Hierauf entgegnete er: Hören Sie, als Kind, als ich aufwuchs, hatte ich unbestimmte, aber genaue Vorstellungen von meinem Erwachsenenleben. Nicht einmal, dass ich mit dem Gedanken herumlief, es stünde mir zu, aber wenigstens, dass ich es auch mal erleben könnte. Ausgehen mit Damen im Pelz, Hotels an Kreuzungen, wo viele Straßen zusammenlaufen. Aber indem ich aufwuchs, verschwand diese mir als Kind vorgegaukelte Welt. Und seitdem, wo ich hinkomme, ist gerade alles vorbei. Als wenn jemand mit einer Verneigung sagte, es tut mir leid, eben vor 2 Minuten sind die Herrschaften abgereist mit unbestimmtem Ziel. Oder es flüstert ein Freund, warte hier einen Augenblick, ich bin gleich wieder da, und verschwindet für immer. Und in der Hotelhalle schleppen Personen, limonengrün gekleidet oder rosa, ihr eigenes Gepäck. Wenn es dunkel wird, leuchten die Haare wie im Zirkus. Die Hemden glitzern, schon ihre Zahl ist Frevel. Und breit auf der Brust sitzt der Kopf, halslos, die Augen wenden sich hin und her wie bei Verurteilten. Milchblick der ins rosige Gesicht versenkten Augen. Moderne Herren, scharf geschoren, in breiten, wehenden Mänteln, Stummfilmen entlaufen. Knabenfrisuren der Frauen überm nach vorn gehobelten Kinn. Schwer an ihnen klebt das Gold, das auf sie zeigt. Als Kind sah ich mich in einer Lobby sitzen und eine echte Dame, gefolgt von einem Tross von gepäckschleppendem Personal, eintreffen. Manchmal habe ich schon gedacht, das hat es vielleicht nie gegeben, war alles nur erfunden, wie am Anfang von Kriminalfilmen, aber nur am Anfang, dass morgens, wenn man noch im Bett liegt, draußen in einem langsamen, strengen Schritt, steil hochgezogenen Knien, eine Militärkapelle über den Rasen hinwegzieht und, wie einem plötzlichen Einfall folgend, in voller Kehrtwendung in entgegengesetzte Richtung wieder wegmarschiert, sodass man angenehm erwacht, während schnelle Trompeten ganz entfernt verklingen. Seither habe ich aber bemerkt, dass, wenn mal etwas schön war, dies schon der Höhepunkt der gesamten Geschichte der betreffenden Sache gewesen war. Konservativ ist man vielleicht nur deshalb, weil man sozusagen aus Ordnungsgründen alles in Aussicht gestellte, wenigstens so lange zum Stillhalten bringen will, dass man es einmal sehen kann, danach kann ja geändert werden. Damit ist es vorbei. Es geht jetzt ein Dialog über. Um das alles zu erleben, müsste man die Armut wieder einführen. Das hätte aber auch Nachteile. Er fordert ihn zum Tanz auf. Schon immer wollte ich an den Koch erinnern, der vom Herd aus auf dem Weg zur Durchgabe einen Blick auf die Gäste warf, die im Speisesaal mit in den Fäusten hoch erhobenem Besteck zuckend in seine Richtung lächelten. Dem Koch, der die rechte Hand im Kantenschlag, der schneller war als ein Gedanke, auf die Partie hinabsausen ließ. Das ist alles, was ich um 9 habe lesen können. Wollen wir uns ein bisschen unterhalten? Danken wir erstmal an dieser Stelle für den Einblick in die Schreibwerkstatt von Reinhard Lettau. Und dies ist die Gelegenheit, er hat es gesagt, sich zu unterhalten mit dem Autor des Abends über das, was er vorgelesen hat und über die anderen immer kürzer gewordenen Geschichten. Es muss nicht sein, ich kann auch selbst was sagen. Ich habe das noch nie gemacht. Sie kennen ja den Ausdruck Work in Progress. Das bedeutet, dass man wirklich aus einer Sache, an der man arbeitet, liest. Aber die meisten mogeln. Und die lesen eine Sache, die in Wirklichkeit schon fertig ist, die sie nur vorher nicht gelesen haben. Was ich heute gemacht habe, zum ersten Mal wahrscheinlich in der Geschichte von Thüringen, von Niedersachsen und von der ganzen Welt, ist, dass ich ja schamlos und öffentlich was vorgelesen habe, das bei mir überhaupt nicht gesichert ist. Und vielleicht kann Sie das anregen zu Überlegungen oder Kritik oder was immer. Was ich gemacht habe, ist, ich sehe nicht ein, warum ich Ihnen das verheimlichen soll. Um in einem einzigen Satz zu sagen, wie es bei mir ist mit dem Schreiben, ich schreibe nicht, um zu informieren oder irgendwas ganz zu schweigen von kommunizieren, sondern um was zu erfahren. Und wenn ich merke, dass zum Beispiel die Sachen, wie in den ersten 10 Minuten oder so, haben Sie vielleicht gemerkt, eine Tendenz zum Stillleben haben, Fensterblick, so. Dann kann ich natürlich nicht wagen, das nur zu interpretieren, dann könnte ich überhaupt nicht mehr schreiben. Aber ein bisschen mulmig wird es, wenn man denkt, es wird in Richtung Biedermeier. Und das Entsetzliche ist, dass man dann weitermachen muss. Dann geht es eben Richtung Biedermeier. Ich weiß es nicht, warum. Also jedenfalls, wenn ich wüsste, was da dann passiert, das klingt gleich ein bisschen eitel für Sie, könnte ich überhaupt nicht mehr schreiben, wenn ich vorher wüsste, was es wäre. Also wenn ich so wie in konventionellen Romanen, die heute noch geschrieben werden, wo die Leute über dem Schreibtisch einen Plan haben, wo man sieht, wie die Personen und Protagonisten sich bewegen, wen sie treffen, wann sie irgendwo hinfahren und so weiter, das könnte ich überhaupt nicht. Das ist natürlich riskant. Ich weiß auch nicht, wann ich das gerade... Ich bei Ihnen vor 16 Jahren hier mal gelesen, das war sehr schön. Und da habe ich auch was vorgelesen, wo ich überhaupt nicht wusste, wo das hingeht. Nicht die geringste Ahnung. Und das noch bei Frau Lindemann, das war eine sehr schöne Erinnerung. Deswegen erlaube ich mir wahrscheinlich, Ihnen zu sagen, dass wir unter uns sind. Mir ist zum Beispiel ein Stück wie Lenz oder diese scheiternden Romane, Gott sei Dank scheiternden Romane wie bei Kafka und Novalis, ja, alle gescheitert, Gott sei Dank. Das ist für mich die Stärke unserer Literatur. Und nicht, dass ich das nachmachen will, aber ich würde mich freuen, wenn ich ein bisschen, weil die Freiheit bleibt. In dem Moment, wo eine Sache läuft, von sich läuft und abzusehen ist, schon habe ich ein schlechtes Gefühl. Ich kann gar nicht begründen, warum. So, jetzt habe ich eine Frage gestellt und auch nicht beantwortet, wie sich das gehört. Thüringen, Niedersachsen und die ganze Welt, haben Sie gerade gesagt, Herr Lettau. Das sind die Räume, die da ausgeschritten werden. Das sind ganz gewaltige Areale. Sie haben ja so einen Ansatz eben vorgeführt, wie man die Weltkarte bereinigen könnte, um wesentliche Anteile, die nicht gebraucht werden. Aber ansonsten sich auch immer wieder ausgesprochen gegen das Reisen. Sie sind ja nun einer, der sehr weit rumgekommen ist auf der Welt, in vielen Ecken gelebt hat. Jetzt gucken Sie mich überhaupt so skeptisch nicht, an. Nee. Überhaupt nicht. Das wollen wir dann aber doch gern hören. Sie haben Ihr halbes Leben lang in Amerika verbracht. Ja, aber ich bin der Taxichauffeur, hat Grand Canyon gesehen. oder diese ganzen Sachen im Westen oder so. Ich bin eigentlich immer nur irgendwo hingefahren, wenn ich eingeladen war oder einen Freund hatte. Aber so eine sogenannte Urlaubsreise, ich weiß auch gar nicht, wo diese ganzen Sachen sind hier, diese Karibik oder Madeira oder wie das alles heißt. Diese, wie heißt denn das nochmal? Teneriffa oder was? Kenne ich alles gar nicht. Afrika nie gewesen, Asien nie gewesen. Ich finde, das klingt sehr nationalistisch oder was, ist vielleicht auch Faulheit oder Angst vor zu vielen Eindrücken, sagt mein Arzt. Ich kann es fertigbringen, wohin zu gehen und überhaupt nicht, auch nicht mal in die nächste Seitenstraße zu gehen, wochenlang. Dann allerdings stecke ich sehr gern, also als Student habe ich das immer gemacht, Sie vielleicht wahrscheinlich auch, haben es vielleicht vergessen, 50 Mark eingehe um den Block, bis die weg bin, sind. 1991 sind Sie als Pensionär, wenn man so will, zurückgekehrt nach Deutschland, in das neue, das größer gewordene Deutschland, das sehr anders gewordene Deutschland als das, was Sie gekannt haben, ja, zuletzt richtig aus den 60er Jahren. Wie wirkt das auf Sie, dieses Land, in das Sie zurückgekommen sind und zu dem Sie ja doch eine deutliche Affinität haben? Wir haben das aus diesem letzten Text gehört und in dem vorhergegangenen Buch ist davon die Rede, dass Erfurt, Ihr Geburtsort, ja sowas wie das Zentrum der Welt auch ganz gut sein könnte. Wenn ich an dem letzten Text, den ich vorgelesen habe, über diese Enttäuschung, ich hatte es schon mal angefangen zu schreiben in Miami, in diesem Buch, da hatte ich diese Diktatoren zusammen tanzen und sich das zuflüstern, dass man das ganze Leben verpasst hat, durch wegen dem ganzen Fortschritt, der überall wütet. Das Buch habe ich an sich geschrieben, Himmelsrichtung, weil ich war in Amerika, in Comparative Literature, habe 18. Jahrhundert meist gemacht und ich hatte nie eine Gelegenheit, meinen Heimatort zu erwähnen, Erfurt. Es sei denn, es wurde Werther gelesen, dann konnte ich einfach feierlich an die Tafel gehen und Erfurt hinschreiben, weil Napoleon und Erfurt und Goethe sich lang und sehr gut über Werther unterhalten haben in Erfurt. Das war alles und das hat mich geärgert, das war ja damals noch die Mauer und ich wollte ein Buch schreiben, wo ich feststelle, dass Erfurt im Mittelpunkt der Erde ist. Ich kann Ihnen das auch gleich nachweisen. Ich lese Ihnen eine Seite vor, dann werden Sie es verstehen. Und wenn Sie sagen, Deutschland ist zu vergleichen, Herr Pott, dann muss ich sagen, ich habe Deutschland ja eigentlich gar nicht gekannt. Ich bin in Thüringen aufgewachsen und habe zwar Abitur gemacht in der Rhön, aber Internat, Schloss Bieberstein und danach sofort praktisch nach Harvard. Und Westdeutschland war für mich von Amerika her gesehen, hatte einen Charakter eines Satellitenstaates. Also Sie müssen das mal sehen von Amerika her, wenn Sie den Fernseher anstellen und dann kommen immer ganz gehorsam die deutschen Politiker und schlagen die Hacken zusammen. Und Ostdeutschland war ein russischer Satellit. Also Deutschland war für mich verschwunden. In dem Moment, wo die Wende kam, da habe ich allerdings am gleichen Abend eine Flasche Champagner gekauft und mir überlegt, ob ich nicht zurückkomme. Das heißt, es war dann die Chance für mich, da in Deutschland zu erleben. Dass das leicht werden würde, habe ich mir nicht eingebildet. Ich kann euch mal kurz vorlesen, wie ich auf den Gedanken gekommen bin, dass Erfurt der Mittelpunkt der Welt ist, wenn ich es finde. Sie müssen sich unterdessen ganz schnell Fragen überlegen. Sitzen wir auf dem Trocknen. Dass hinsichtlich der Bezeichnung der Himmelsrichtung neue Überlegungen angestellt werden müssen, fiel mir auf, als ich im Hafen von San Francisco mit einem Freund das flache Dach seines Hauses bestieg, um von dort einen Blick über die um uns weiß auf- und absteigende Stadt zu gewinnen. Als bei einer nicht weiter bedeutenden Wendung unseres Gesprächs mein Freund einige Eigenschaften der so bezeichneten westlichen Welt zur Sprache brachte, folgte ich mit den Augen seiner zu meinem Erstaunen weit auf den Pazifik hinausweisenden Hand, welche nach Russland und China hin zeigte. Gilt es, entgegnete ich nicht als ausgemacht, dass jene Länder zum Osten gehören. Wenn du in den Westen zeigst, zeigst du nicht in den Osten. Ist es nicht ungünstig für euch, fuhr ich fort, an beiden Küsten von Osten umgeben zu sein? Der wirkliche Osten, wenn ihr ihn sucht, ist im Westen, während der Westen, von dem ihr sprecht, weit im Osten entfernt ist. Legt man sich nur als Wissenschaftler die Frage vor, zu welchem Ort der Erde man aufbrechen müsste, um die Himmelsrichtungen, wie sie uns überliefert sind, zu bezeichnen, ohne hierbei den jeweiligen geografischen Standpunkt zu leugnen, so wird man sich nach Europa, genau nach Erfurt und Thüringen begeben müssen, Von hier aus ist es nun möglich, Paris oder Fulda als westlich, was zutrifft, Nordhausen, Oslo als nördlich zu erkennen, wobei über die Himmelsrichtung von Gera lange Gespräche nicht nötig sind. Wer Belgrad im Norden vermutet, irrt oder ist übel platziert. Selbst wenn er von Istanbul aus ein Jahr lang bewaffnet nach Norden marschierte, hätte er noch immer nur den Süden erobert. Und so geht es dann weiter. Meiner Ansicht nach, wenn man mich fragt, besteht Russland fast nur aus Westen. Das heißt, dort ist alles, auf das man sich beziehen kann, auch die Ostsee im Westen. Auf der anderen Seite verfügt Amerika, es klingt unhöflich, dies zu sagen, praktisch über keine Himmelsrichtung, da es von nichts umgeben ist als sich selbst. Natürlich hat es welche, aber diese sind sozusagen nachgemacht wie London, aber in Ohio. Da kann man nicht sagen, das gilt nicht, wenn man in Ohio in London ist, kann man nicht so tun, als wäre man in Wirklichkeit nicht in London. Man ist in London und bleibt auch dort, bis man weiterfährt nach Karthago. Es bleibt hinter einem zurück, was die dort Wohnenden wollen, die an sich denken als Bürger von London. Jedenfalls ist Amerika selbst tatsächlich nur von sich umgeben, der Gestalt, dass es, wenn es an andere denkt, an sich selbst denkt oder beim Versuch, sich weit hinauszudenken, ohne es zu bemerken, zu sich zurückschnellt. Aus diesem Grund und auch, weil sie nirgendwo hinfahren können, ohne sich selbst anzutreffen, ist ihre bevorzugte Himmelsrichtung oben. Am liebsten erheben sie sich in die Höhe, wozu wir ihnen auch für die Zukunft viel Glück wünschen. Ich weiß nicht, ob Sie Kafkas Amerika kennen. Dort wird ein Junge, ein Kind, der verführt worden ist, und wegen dieser Verführung, weil das Mädchen ein Kind von ihm erwartet, das hat man damals offenbar noch so gemacht, nach Amerika geschickt. Er kommt in New York an und ich kann Ihnen das wirklich nachweisen, da ist was dran, das Zentrum von Europa aus, diese geografischen Bestimmungen definiert. Kafka schreibt, ohne es zu merken, gibt diesem Jungen eine Fahrkarte in die Hand und sagt, fahr in den Osten, nach San Francisco, mach dort dein Glück. Das heißt, in unserer Sprache ist der Osten nicht der Osten sozusagen, sondern es ist die Gegend, wo noch nicht alles erledigt ist. Offenbar, nicht? Und ich kann es ja mal kurz vorlesen. Offenbar denken die uns bekannten Sprachen Bob Dylan auch. I'm coming back from the coast. Das bedeutet, ich komme aus Kalifornien zurück, nicht aus Boston. Das heißt, der Atlantik wird weggedacht. Der gehört zu Europa, Amerika. Offenbar denken die uns bekannten Sprachen den Osten als etwas, was weit weg ist, wo viel unerledigt herumliegt. Ist dann, wie im Falle von Boston, der Osten ganz nah und sieht aufgeräumt an, er kennt die Sprache dies nicht an. Zum Beispiel in der englischen Sprache wird nicht geglaubt, dass Amerika im Osten über eine ordentliche Küste verfügt mit Schiffen und so weiter. Die Sprache kennt eine Küste lediglich in Kalifornien. Von der Küste kommt nur, wer aus Kalifornien zurückkehrt, was er übrigens gern tut. Kehrt einer aus Boston zurück, dann war er in Boston, nicht an der Küste. Warum allerdings jemand aus Boston zurückkehren wollte, ist nicht begreiflich. Auf jeden Fall gäbe es dort einen großen Empfang. Passiert ist es noch nie, ich fahre nach Boston, bedeutet leb wohl. Trotzdem für den Fall, dass der Betreffende wirklich nach Columbus, Ohio, mit den Worten, ich war an der Küste, zurückkehrt, würde man antworten, und wir hatten dich in Boston vermutet. Also für die Sprache gibt es keinen Atlantik, als könnte man dort herumlaufen, mit Hunden, Pferde beklopfen, auf einen kleinen Teppich aus einem Korb Butterbrot herausholen, eine Flasche aufmachen, Blumen sammeln, einschlafen, was am Schiff ja alles ginge, auf welches man die Hunde mitnehmen müsste, Pferde, Korb, Teppich, Stullen, Wein, Blumen, Freunde. Und dies alles nur, um später auf Beacon Hill, ist in Boston, wenn jemand fragt, angeben zu können, ich war 20 Meilen östlich von hier mit dem Hund im Gelände, und dies wiederum nur, damit die Sprache sich freut. Und dann lese ich jetzt zum Abschluss, dann machen wir vielleicht mal Schluss. Als wir das nächste Dorf noch erfinden mussten, hier ist wieder eine Polemik gegen Reisen, als wir das nächste Dorf noch erfinden mussten, war dort mehr los. Heute kennen wir uns, wir kommen gerade von überall her, wo wir alles gesehen haben, fahren überall hin, wo wir mit allen sprechen. Wir haben dort, wo wir alles gekauft haben, allen alles mitgebracht, was wir vorher bei den anderen gekauft haben, die damals gerade da waren, wo wir jetzt sind. Es ist folgendermaßen, da, wo wir jetzt sind, kommen die Leute her, die jetzt gerade dort sind, wo wir herkommen. Dankeschön. Noch ein Beispiel für die Sensibilität der Thüringer. Das weiß ich, habe ich von meiner Mutter gehört. Die Geschichte stimmt wirklich. Die 92-jährige Anna Zylander aus Wutha im Landkreis Eisenach wirft jeden Morgen nach dem Aufstehen, da ihre kürzlich verlobten Enkel bei der gemeinsamen Beratung der zur Einrichtung des Hausstandes notwendigen Anschaffungen ihre alten Möbel mit der Begründung, es seien alte Möbel, zurückwiesen, einen Stuhl, einen Tisch oder, wobei der Nachbar Hellwig hilft, einen Schrank vom Fenster in den Hof, wo sie später, was zerschlagen, dort eintrifft, im Vorübergehen mit der Axt zerkleinert und das Heißmaterial zurück in die Stube trägt, hierdurch Möbel vor Mitleid bewahrend. Ich weiß nicht, ob er das versteht, wenn ich das lese, muss man wahrscheinlich mit den Augen lesen. Augenblick. Noch. Jetzt kommen die endgültig letzte Stück. Etwas Führer, Politiker korrekt, ne, Leute. Ich höre soeben, die Chinesen haben irgendwann die Konjugationen aus der Tasche verloren, unterwegs liegen lassen, vergessen, verwettet, verspielt, gegen etwas anderes eingetauscht, jedenfalls eines Tages waren sie weg. Sämtliche finiten Formen, sogar wie im Englischen längst der Infinitiv, der nur in der Begleitung eines anderen Geräuschs wahrnehmbar ist. Das heißt, es gibt im Chinesischen heute noch ein Wort für bellen. Wir nennen es jetzt einmal Deng Deng. Ich belle ist Deng Deng, du bellst ebenfalls Deng Deng und sogar wir haben gebellt, werden bellen, gebellt haben, hätten gebellt, würden gebellt haben, sind alle Deng Deng. Nur dass im Perfekt das Deng Deng gestöhnt wird, im Futur gehustet, während man das seltene oder plusquamperfekt krächzt, den Konjunktiv piepst. Natürlich ist von einer derart verlotterten Sprache, was eine mögliche Literatur angeht, nichts zu erwarten. Und das ist das Letzte, dann mache ich Schluss für. Die sogenannte Kultur ferner Länder ist eine Erfindung der Engländer, die nicht mit leeren Händen nach Hause kommen wollten. Oder glaubt jemand, der gedachte Entdecker hätte, Helm im Arm, zu Füßen der Königin Folgendes gerufen: Majestät, glücklich nach 7-jähriger Seefahrt kehren wir mit der Meldung zurück, dass wir nichts entdeckt haben. Überall, wo wir hinkamen, war nichts. Manchmal rannten Männer schief in die Richtung von Bergen, die übrigens kahl waren. Es sind die dortigen Gegenden unregelmäßig überzogen von lediglich natürlichen Ereignissen, weitgehend baumlos. In Wirklichkeit der glückliche Entdecker vom Thron. Wir haben das 6000-jährige Reich der Mitte gefunden, Tempel, bewaffnete Städte, wilde Speisen und hier zum Feier das Gold. Und so weiter. Dankeschön. In diesen zuletzt gelesenen Geschichten über die Fragen der Himmelsrichtung, Reinhard Letter, da geht es ja nicht nur um Geografie, sondern immer so ein bisschen auch um Politik. Wir haben das gehört und ich will noch mal einen Sprung machen und vielleicht in einem Schlusskapitel noch mal eine Frage stellen. Ich habe einen für mich irritierenden Satz von Ihnen gelesen in einem Interview aus dem Jahr 1993. Da sagt der linke Autor Reinhard Letter, den wir über so viele Jahre kannten und gelesen haben, ein Satz, der heißt: Ich, Letau, finde das mangelnde Nationalgefühl in Deutschland unerträglich. Man mag sich hier nicht. Es gibt nicht die Spur von liberalem oder linkem Patriotismus. Das ist ein Zitat aus dem Jahr 1993, Herr Letau, und eine Diskussion, die uns ja noch ganz lange beschäftigen wird in diesem Land. Was haben Sie gemeint eigentlich? Können Sie das ein bisschen deutlicher sagen? Also der Martin Walser hat auch mal auf dieser Schiene ein bisschen argumentiert und ist des Nationalismus verdächtigt worden, der Argumentation aus dem Bauch heraus. Das ist ja sicher was Sie hier, ein Weg, den Sie hier nicht einschlagen. Können Sie ein bisschen was dazu sagen, zu diesem Gedanken mit dem Nationalismus, mit dem Patriotismus? Sie müssen verstehen, dass ich 38 Jahre nicht in Deutschland war und es auch gar nicht kannte. Die erste Woche in Harvard war ich eingeladen zur Studentenparty und da kam ein Mann auf mich zu, ein Student, und er hat mich gebeten, die Jacke auszuziehen, das Hemd hochzukrempeln. Und da habe ich war in guter Stimmung, ich war auch ein bisschen beschwipst. Das habe ich alles getan. Da hat er gesagt, er wollte mir die SS-Rune ausbrennen. Damals war ich, also als der Krieg zu Ende war, war ich 15 Jahre alt. Und er wurde natürlich rausgeschmissen, wie sich das gehört, aus der Party. Ich möchte Ihnen nur vermitteln, wie man Deutschland sieht, besonders in Universitäten. Ich habe praktisch mit Marcuse zusammengelebt, 12 Jahre. Diese Emigranten, das wissen Sie ja alle, sind in ihrem Verhältnis zu Deutschland sehr, ich teile Ihnen Common Places mit, Entschuldigung. Es ist nur dann sehr erschütternd, wenn man zurückkommt und ein Volk sieht oder erlebt, das sich selbst nicht mag. Das, ich meine, ich zitiere jetzt nur die New York Times oder jede beliebige amerikanische Zeitung. Ich habe den Eindruck, und das tut mir weh, dass die Deutschen sich selbst nicht gern haben. Sonst würden sie auch nicht immer verreisen. Es ist ja offenbar doch so, dass die Hälfte der Bevölkerung immer weg ist. Als wenn es nicht genug Land hier gäbe. Ich wünschte mir, ich weigere mich, meine linke Vergangenheit, auf die ich ohne weiteres stolz bin, zu fetischisieren. Der Mist, die Amerikaner haben zu meiner großen Freude verloren. In der Nacht habe ich mir eine Flasche Scotch gekauft, habe meine Vietcong-Fahne genommen, bin zur Universität, wir haben die Vietcong-Fahne, die amerikanische Fahne runtergezogen, die Vietcong-Fahne hochgezogen, haben gefeiert. Nun muss ich aber nicht, ist im Moment kein Notfall. Und ich habe ja Politik nicht gemacht, wenn es Spaß macht, sondern aus dem Pflichtgefühl, wenn ich das mal sagen darf. Ich sehe im Moment keinen Grund, diese linken Positionen zu fetischisieren. Ich sehe andere Probleme, zum Beispiel, als ich ankam, gleich in den ersten Tagen hat ein Freund zu mir gesagt, komm doch zu meinem Birthday, das finde ich entsetzlich. Warum er nicht Geburtstag? Es gibt auch das deutsche Wort Geburtstag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in Boston sagen würde, would you come to my Geburtstag? Schauen Sie, ich finde, es gibt ja Ausdrücke, die sind legitim Englisch, weil die Leute das erfunden haben, zum Beispiel Kidnapping oder Gangster. Das sind amerikanische Erfindungen, warum soll man das übersetzen? Das ist ja nicht nötig. Aber wenn es an die Struktur geht, also wenn zum Beispiel die nicht mehr flektiert wird in den Appositionen, dann kommen wir dahin, dass man 50 Jahre Kleist gar nicht mehr lesen können. Die Franzosen, die ich deswegen wirklich bewundere, bauen an ihrer Sprache als einem kollektiven Kunstwerk. Das ist ja, wir sind ja aus der Barbarei aufgestiegen in diesen 1000 Jahren, die hinter uns liegen. Das war ja keine tolle Sprache, und es ist eine sehr schöne Sprache durch eine kollektive, patriotische, das nenne ich jetzt mal so, Anstrengung von vielen Leuten über viele Jahrhunderte. Und dass dann jetzt diese Struppelpeter und politischen Korrekten und diese Kitschiers kommen und einfach checken und was macht das alte Airport, City, es ist ja entsetzlich. Ich habe jetzt nur die Beispiele nicht. Der Genitiv ist ja faktisch schon ermordet. Dativ, Akkusativ teilweise auch. Also es ist, das Abitur ist wahrscheinlich auch ein bisschen schlaff geworden, nicht? Es gibt ja kaum noch Selbstmorde bei Abiturienten. Das ist entsetzlich. Hat sich doch früher so gehört. Nach allem, was Sie uns heute Abend hier über Amerika erzählt haben, was hat Sie eigentlich so lange in Amerika gehalten? Job. Ich habe in Harvard promoviert und habe ich 10 Minuten später 20 Angebote gehabt. Da habe ich gesagt, ich gehe irgendwo hin, nur nicht aus Massachusetts raus. Und ich war nicht so sicher, ob ich schreiben, das war auch eine gewisse Feigheit. Vor Deutschland hatte ich Angst, weil da waren immer diese Bücklinge von Kanzlern und so. Das habe ich mir auch diese moderne Architektur. Und so manchmal blitzte sowas auf, was ich wieder schön fand. Die Sprache habe ich immer geliebt. Das Japanische, das Amerikanische? Nee, die deutsche Sprache. Und Englisch habe ich auch sehr gern, davon abgesehen. Französisch auch. Was hat mich da gehalten? Ein Job. Aber nun war ich 38 Jahre da gewesen und dann kam die Wende und dann dachte ich, könnte ich vielleicht doch endlich mal ehrlich mit mir sein, zurückgehen und hier rumstänkern. Und zu dem Rumstänkern, da gehört ein Satz, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe, wo ich gerne nachfragen würde, Herr Lettau. Sie haben sich 93 beklagt über die mangelnde Zivilität in diesem Lande. Da gäbe es nur, und wörtlich, Kretins und Neureiche, haben Sie gesagt. Aber, und jetzt Lettau weiter, wir sind ja selbst schuld. Gegen das Bürgertum sind wir 25 Jahre lang angegangen. Ist das sowas wie die Revision einer Position, die Sie... Also ich bin da unsicher. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich komme nicht so richtig mehr. Ich bin gern hier, aber im täglichen Umgang... Also ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Darüber müsste ich eben versuchen zu schreiben. Das ist aber sehr schwierig. In dem Buch habe ich Beispiele angeführt. Also es sind Winzigkeiten des täglichen Umgangs. Ich war neulich wegen einer Operation in Amerika wieder... 2 Monate und das habe ich gar nicht fassen können, wie freundlich die sind. Ich habe auch immer Leute gefragt, ältere Leute, Marcuse und so weiter, wie das früher war. Ich weiß es nicht mehr, was er geantwortet hat, aber Deutschland muss doch mal auch eigenermaßen höflich gewesen sein. Ich will ihm was sagen. Das ist natürlich, wenn ein Linker wie ich dann sagt, die Leute haben keine Zivilität, dann klingt das natürlich sehr verdächtig. Als ein Amerikaner hat mir es neulich gesagt, die zwei Sachen, die sie erstaunen in Deutschland, die in Berlin lebt. Das eine, was ich amüsant finde, das sind diese Gewerkschaftsdiktatur, also die Geschleuder, dass man keine, nicht einkaufen kann. Das sind nur ein paar Minuten am Tag, die man einkaufen kann. Deswegen, vielleicht fahren sie deswegen alle weg. Und das Zweite ist, dass Höflichkeit als Zeichen von Schwäche angesehen wird in Deutschland. Da ist was dran. Ich muss sagen, in Hannover nicht so. Also jetzt, wo ich gerade von Berlin komme, bin ich vollkommen sparrig. Im Hotel, in diesem Grand Hotel, wurde ich gerade in mein Zimmer geführt. Und da war eine Frau halb ausgezogen, hat lächelnd dagestanden, war gar nicht böse, war natürlich nicht meine Schuld. Die hat mir ein Zimmer gegeben von jemandem, der schon besetzt ist. Und hat guten Morgen gesagt, also wunderbar. Also die Leute sind sehr nett. In Berlin wäre das nicht so gewesen. Aber ich meine, es ist ja wirklich so, dass, also ich will jetzt nicht, weil ich jetzt gerade allein gelebt habe, eine Zeit lang, die beim Einkaufen, immer diese wunden Hacken von hinten, wenn diese Frauen mit den einen so anstoßen. Oder zum Beispiel heute im Zug, da habe ich im Gang gestanden und hatte was verloren und suchte das. Und dann saust so eine Maschine, eine weibliche Maschine, die sagt gar nicht Entschuldigung, da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Oder man will was kaufen. Oder zum Beispiel die Kellner verhalten sich ja wie Großfürsten, die einmal im Jahr unentgeltlich inkognito servieren. Ich finde auch nicht schön. Es sind natürlich teilweise produziert. Die werden ja produziert. Das ist ja natürlich ein bisschen einseitig, ist nicht dialektisch gesehen. Die Gäste sagen ja auch nicht etwa, ich möchte gerne ein Bier. In Amerika ist man erledigt. Man erkennt sofort einen deutschen Touristen, weil er kein Please sagt. I have a beer, sagen die. Da würde ich als Kellner sagen, ich gratuliere Ihnen, Sie haben also ein Bier. Das ist ja wunderbar. Ich gratuliere, ich beneide Sie um Ihr Bier. Also mit anderen Worten, der Konjunktiv ist weggefallen. Ich war in der von der Manuela Reichert eine Stunde lang in diesem Fernsehding und da hat sie mich danach, hat ihre erste Frage war, das Buch hätten Sie wohl gar nicht schreiben können, wenn die Leute Manieren hätten. Und war ich ganz erstaunt, der Gedanke war mir nicht gekommen. Und dann habe ich gesagt, man kann natürlich keinen Faschismus haben, 12 Jahre, und sich dann wundern, dass die Leute grob werden. Und da hat sie mir heftig widersprochen und deswegen, Herr Pott, kann ich das Ihre Frage ehrlich wirklich nicht beantworten. Sie hatte, also Manuela Reicher, die Frau von Boto Strauch, sie hatte die Meinung, dass das mit 68. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, woher das kommt. Also zum Beispiel beim Essen leide ich. Wirklich. Beim Essen, also wenn dann die Teller gedreht werden und dann so gezeichnet wird mit einem Messer und auf einmal kommt hier direkt an den Augen, kommen Löffel vorbei. Die Schnelligkeit, man hat den Eindruck, aus Amerika kommt es, oder Frankreich, wo ich auch länger gelebt habe, dass die Leute schneller sind, das ist mir etwas zu geschwind immer, man wird immer so ein bisschen schwindlig, sind nicht langsam. Und man hört immer wieder, ganz stolz sagen sie immer, ich höre jetzt auf mit Kochen, ich koche jetzt nicht mehr, als wenn sie je gekocht hätten. Also das sage ich nur, weil ich die ganzen Jahre habe kochen müssen. Aber ich kann es nicht klar beantworten, Ihre Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, da muss man soziologisch. Zum Beispiel habe ich wirklich Hemmung, einer Frau die Tür aufzumachen. Das ist doch an sich kein Verbrechen, wenn man das tun will. Die gucken einen dann an, als hätte man gerade die ganze Familie ausgerottet. Sie sagen aber nicht nein. Also ein paar Mal habe ich ihnen jetzt schon die Tür ins Gesicht geknallt. Man lernt. Ich meine das nicht ganz ernst. Es gibt auch. Ich meine, in Berlin kann man sich wohlfühlen, weil Sie kennen ja diese unzähligen Geschichten von Berlin. Also die beste ist, wo das jemand fragt, wo ist denn die Ringstraße? Und der andere sagt, können Sie es nicht höflich fragen? Und sagt, nee, lieber verlaufe ich mich. Das finde ich nur wieder charmant. Das hat preußischen Charme. Oder die andere, eine der ganz wenigen schönen Geschichten, die es aus den 12 Jahren Faschismus in Deutschland zu berichten gibt, ist nicht von mir, das ist von Joachim Kaiser, dem Musikredakteur von der Süddeutschen. Der hat da recherchiert vor ein paar Jahren und hat gefunden, die Akten eines Arbeiters, der ins Zuchthaus kam, weil einer Jüdin einen Platz in der Straßenbahn angeboten hat. Aber wie er sie angeboten hat, das war diese Jüdin, die hat also einen Stern am Mantel und da ist er aufgestanden und hat gesagt, komm, setz dir, olle Sternschnuppe. Und das finde ich überwältigend schön. Nicht? Der hat sich geniert, anständig zu sein. Nicht? So öffentlich anständig, das ist ja auch genannt. Und das ist deswegen, das finde ich gut an Berlin. Also die Unhöflichkeit ist sozusagen stilisiert, artistisch bearbeitet. Während Sie einfach höflich sind. Ich habe in dem Buch auch eine Szene drin, vielleicht haben Sie die in Erinnerung, da waren wir erst einen Monat in Niedersachsen, in Grabow, und sind mit einem offenen Wagen, mit den Hunden hinten, eine Frau einen Feldweg gefahren, und da waren vor uns auf einmal, es war ein Sonntag, Soldaten. Und da fiel mir ein, das sind ja deutsche Soldaten, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Und die hatten eine Fahne, schwarz-rot-gold, und die war irgendwie so selbst gemacht, einen Stock gemacht. Und da haben wir die langsam überholt, Staubwolke, und hin und zurück gewunken. Und das haben wir dann Freunden erzählt, ja? Grüne und so. Und da ist ein Zorn über uns hereingebrochen. Ein Zorn, ein Wut, ein Hass, unglaublicher Hass. Und das, also diese Erlebnisse, wissen Sie, die waren damals um die Interviewzeit, wo Sie erwähnt haben, nicht? Also ich fände es schön, dass man, das wissen Sie ja alle, haben Sie alle schon gehört, das ist ein Klischee geworden, dass man von außen die Deutschen immer beurteilt als immer extrem. Was Churchill gesagt hat, man hat sie entweder an der Gurgel oder sie lecken einem die Stiefel. Aber dazwischen gibt es nichts. Und meine Frau ist Amerikanerin und der Mann war als Soldat hier, hat ein paar schlimme Sachen gesehen und so. Für sie und für mich übrigens auch ist ein Soldat nicht von vornherein was Schlimmes. Ein Soldat, der ein KZ befreit, ist für mich nichts Schlimmes. Verstehen Sie, in dieser Richtung geht das ein bisschen. Ich habe allerdings sehr viel nicht mitgemacht hier in den letzten 30 Jahren. Entschuldigen Sie meine dauernde Quasselei, jetzt ist Schluss. Gute Nacht, vielen Dank. NDR3 Kulturforum. Sie hörten eine Aufzeichnung der Veranstaltung Autorenlesen im Funkhaus vom vergangenen Mittwoch mit dem Schriftsteller Reinhard Lettau. Die Moderation hatte Wilhelm Heinrich Pott. Am kommenden Dienstag, dem 30. Januar, steht um 20.15 Uhr im Kulturforum ein Porträt des amerikanischen Kritikers und Literaten Edmund Wilson auf dem Programm von NDR3. Eine Sendung von Klaus Harprecht mit dem Titel In Edmund Wilsons Haus.